Ein Friedhof am Ende der Welt. Du meine Güte. Und ich bin nicht schwindelfrei. Gut festhalten, Leute. Gleich sind wir im Nebel. Kannst du schon etwas erkennen? Nein. Nur, dass der Nebel ungewöhnlich dicht ist. Ich tauche gleich ein. Jetzt. Das sieht nicht gut aus. Will Malmann hatte Angst. Allein wie ein hilfloses Kind saß er in der kleinen, ungesicherten Gondel dieser abrissreifen Seilbahn und musste zusehen, wie zwei Sitze vor ihm sein Freund John Sinclair in die Nebelwand eintauchte. Der Kommissar war sich sicher, dass in der Wolke dämonische Hexen auf ihre Opfer warteten. Und doch konnte er nichts tun, um die Seilbahn zu stoppen. Als nächstes würde Zuko von dem grau-weißen Dunst verschluckt werden. Und dann er. Und? Noch ist alles ruhig. Die Sicht beträgt weniger als 2 Meter. Verdammt! Warum hat das Ding angehalten? John, du bist als einziger von uns im Nebel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die haben es auf mich abgesehen. Ich hänge hier ganz in der Nähe von einem Pfeiler. Vielleicht kann ich mich hochziehen und... Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich melde mich gleich wieder. Zuko, bleib sitzen! Hey Leute, behaltet mir bitte die Nerven da hinten, ja? Zuko, bist du noch zu retten? Kletter zurück in deine Gondel! Was macht er, Will? Dieser Lebensmüde hangelt sich am Drahtseil entlang. Was? Ja! Er hängt frei in der Luft und nähert sich dem Pfeiler. Mein Gott! Ich kann gar nicht hinsehen! John? John! So sag doch was! John! Kalter Schweiß drang Will Malmann aus den Poren. Die Situation war in den letzten Sekunden völlig außer Kontrolle geraten. Nicht nur, dass der Kontakt zu John Sinclair abgebrochen war, nein, zu allem Überfluss vollführte Zuko auch noch in schwindelerregender Höhe eine Kletterpartie, die jedem Stuntman das Blut in den Adern hätte gefrieren lassen. Mit bloßen Händen hielt sich der Chinese an dem Tragseil fest und arbeitete sich Stück für Stück zum Gestänge des nächsten Stützpfostens vor. Und dann plötzlich ließ er los. Zuko! Mit schockgeweiteten Augen sah der Kommissar Zukos Körper fallen, um im nächsten Moment zu erkennen, dass der vermeintliche Sturz ein genau berechneter Sprung gewesen war. Sicher landete sein Freund auf einem schmalen Wartungsplateau an der Spitze des Pfeilers. Zuko, verdammt! Das machst du nicht nochmal mit mir. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich hab's doch geschafft. Ja, wie schön, dass wenigstens du noch bei mir bist. Wieso? Was ist mit John? Er meldet sich nicht mehr. Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt. Was sollen wir jetzt machen? Oh oh. Was war das? Keine Ahnung. Das Seil über mir knirscht verdächtig. Wo genau? Weiß ich nicht. Das Geräusch wird über den Draht übertragen. Es könnte von überall herkommen. Mein Gott, Will, mach, dass du da runterkommst! Was? Irgendwo wird das Seil durchtrennt, du musst sofort verschwinden! Wie denn? Soll ich runterspringen? Versuch, zu mir zu klettern! Da kann ich mich ja gleich erschießen! Will, tu was! Scheiße, hätte ich doch vorher bloß was getrunken! Will? Ja. Bill. Ja, Schatz. Ich gehe ja schon ran. Es ist 3 Uhr morgens. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Sind Sie Mr. Connolly? Ein Teil davon. Mein Name ist Wakefield. Winston Wakefield vom Ministerium für Innere Sicherheit. Wakefield? Wie passend. Bitte kommen Sie sofort ins Yard Building. Es ist dringend. Was ist denn los? Wie es aussieht, ist Superintendent Powell entführt worden. Sir James? Ja, wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Soll ich meine Kollegen von der Presse einschalten? Nein, bitte, bloß das nicht. Ich brauche Sie als Kollegen von Mr. Sinclair. John? Warum ruft er mich nicht selbst an? Er ist nicht auffindbar. Was soll das heißen, nicht auffindbar? Bitte kommen Sie in den Yard. Jane Collins haben wir auch schon verständigt. Sie wird in den nächsten Minuten hier eintreffen. Also gut, ich bin auf dem Weg. Montag, 3.28 Uhr morgens, New Scotland Yard. Bill! Jane! Himmel, was ist denn hier los? Die ganze Abteilung ist in Aufruhr. Weißt du schon Näheres? Nur, dass Sir James entführt worden sein soll. Das ist korrekt, Mrs. Collins. Gestern Abend gegen 22 Uhr. Mr. Wakefield, nehme ich an? Ja, danke, dass Sie beide so schnell gekommen sind. Was genau ist denn passiert? Nun, der Superintendent wurde zuletzt gesehen, als er nach seinem Besuch im Club in ein Taxi stieg. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Taxi gestohlen war. Der Fahrer ist nur wenige Straßen vom Club entfernt tot aufgefunden worden. Oh. Warum haben Sie uns kommen lassen? Offiziell sind wir keine Mitarbeiter von Scotland Yard. Das stimmt, Mrs. Collins, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Was meinen Sie damit? Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Entführung mit dem Fall in Zusammenhang steht, den Oberinspektor Sinclair gerade bearbeitet. John? Ist er nicht mit Zuko in Deutschland? Ja. Die beiden ermitteln zusammen mit Kommissar Will Malmann in der Nähe des Brockens. Ihre Untersuchungen konzentrieren sich auf okkulte Hexenrituale und einen Dämon mit dem Namen Schwarzer Tod. Sie wissen vom Schwarzen Tod? Das Ministerium weiß alles, Mr. Connolly. Soll das heißen, dass dieser Dämon etwas mit Sir James' Verschwinden zu tun hat? Möglicherweise. Der Portier, der Paul beim Einstieg in das Taxi beobachtet hat, behauptet felsenfest, ein schwarzes Skelett mit leuchtend roten Augen habe hinter dem Steuer gesessen. Oh, warte. Ich brauche nicht zu erklären, dass wir bereits alle konventionellen Maßnahmen ergriffen haben, um den Superintendent zu finden. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Und nun sollen wir den Karren aus dem Dreck ziehen, nicht wahr? Tja, die Herren vom Ministerium reagieren schnell, wenn ein hohes Tier entführt wird. Ich verstehe Ihre Feindseligkeit nicht. Ach nein? Haben Sie nicht vor kurzem noch das Sinclair-Team unter Druck gesetzt, weil wir in Ihren Augen die Ghoul-Gefahr nicht schnell genug beseitigt haben? Nun ja, vielleicht ist bei Ihnen subjektiv der Eindruck entstanden, dass wir ungeduldig waren. Bei uns? Jetzt passen Sie aber auf, was Sie sagen. Hier, nehmen Sie dies als Zeichen unseres Vertrauens in Ihre Fähigkeiten. Das ist das. Mit diesem Schreiben übertrage ich Ihnen bis auf Weiteres alle Vollmachten eines Spezialagenten. Helfen Sie uns, Herr Powell zu finden. Bitte. Sie müssen ja mächtig verzweifelt sein, wenn Sie so weit gehen. Braut sich da vielleicht etwas zusammen, von dem wir noch nichts wissen? Nun, im Grunde sind wir genauso schlau wie Sie. Was heißt im Grunde? Sagen Sie uns die Wahrheit. Ich schwöre Ihnen, wir haben keine weiteren Fakten. Aber denken Sie doch mal nach. Warum entführt ein Superdämon wie der Schwarze Tod den Vorgesetzten von John Sinclair auf so stümperhafte Art und Weise? Er wollte gesehen werden. Sir James ist nur ein Köder. Das gesamte Sinclair-Team soll in eine Falle gelockt werden. Gut erkannt. Wenn uns nicht alles täuscht, hat der Schwarze Tod mit dieser Aktion seinen Erzfeind herausgefordert. Und das bedeutet... Dass es zur entscheidenden Schlacht kommen wird. Zum letzten Duell. Oh Mann. Wäre ich doch nur nicht ans Telefon gegangen. Sagen Sie das nochmal. Das Skelett meinte, der Sohn des Lichts sei so gut wie tot und wir würden seinem Schicksal folgen. Na, großartig. Mr. Powell. Nennen Sie mich Sir James. Also gut, Sir James. Können Sie uns aufklären, was das alles soll? Meine Herren, wir sind hier im Reich eines jahrtausendealten Dämons, der ebenso mächtig wie erbarmungslos ist. In der Vergangenheit hat er ganze Kontinente ins Verderben gestürzt. Und wie es aussieht, gibt es nur einen, der in der Lage ist, ihm die Stirn zu bieten. Der Sohn des Lichts? Ja, John Sinclair. Woher kennen Sie diesen Sinclair? Ich bin ein hoher Beamter bei Scotland Yard und leite eine Abteilung, die sich mit, sagen wir, außergewöhnlichen Fällen beschäftigt. Um es kurz zu machen, wir jagen Geister und Dämonen. Und John Sinclair ist mein bester Mann. Er hat schon unzähligen Wesen aus dem Schattenreich den Garaus gemacht. Das ist doch wohl nicht der Ernst, oder? Arthur, du hast doch mit eigenen Augen gesehen, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Es gibt für alles eine natürliche Erklärung. Und der Saurier? Eine Holographie. Ah, toll. Eine Holographie, die dir den Arm gebrochen hat. Sehr einleuchtend. Sehen Sie? Genau deshalb arbeiten wir im Verborgenen. Die Öffentlichkeit ist nicht bereit für eine Wahrheit, die unsere technisierte und aufgeklärte Welt in Frage stellt. Was erwarten Sie von mir? Ich bin Wissenschaftler. Ich kann und will mich nicht damit abfinden, von einem Gespenst getötet zu werden. Das hat auch niemand von Ihnen verlangt. Sir James, dieses Skelett hat uns dazu gezwungen, ein Grab für John Sinclair auszuheben. Es ist da vorne, sehen Sie? Dann haben wir in jedem Fall noch eine Chance. Wie kommen Sie denn darauf? Wenn das Grab für John ist, wird er früher oder später auch hier auftauchen. Hoffentlich nicht als Leiche. Jetzt reicht's mir aber langsam, Art. Von dir habe ich noch keine konstruktiven Vorschläge zu hören bekommen. Das Skelett! Mein Gott, das ist ja... Wie ein gigantisches Mahnmal des Bösen war der Schwarze Tod aus dem Nichts aufgetaucht und schaute triumphierend auf die drei Männer nieder. Zum ersten Mal sah James Powell den Superdämon aus nächster Nähe. Und die ebenso imposante wie furchteinflößende Erscheinung raubte dem Superintendent den Atem. Mit einer lässigen Bewegung beugte sich das Skelett nach links und ließ einen Mann von der Schulter rollen, der daraufhin hart auf den steinigen Boden schlug und regungslos liegen blieb. Nummer zwei. Es ist wieder verschwunden. Oh nein. Das darf doch nicht. Kennen Sie den Mann? Und ob ich ihn kenne? Herr Mallmann, können Sie mich hören? Will, so sagen Sie doch etwas. Er kommt zu sich. Ja, jetzt haben wir ihn. Seht euch sein Fleisch an. Ich hatte den Eindruck, mein Kopf würde jeden Moment explodieren. Etwas Klebriges lief in mein linkes Auge. Mühsam drehte ich mich um und fuhr mit der Hand übers Gesicht. Blut klebte an meinen Fingern. Und dann kam die Erinnerung zurück. Die Seilbahnfahrt, der Nebel. Die Hexen hatten das Trägerseil gekappt. Der Sturz in die Tiefe. Und dann die Bewusstlosigkeit. Steh auf, Sinclair! Ja, beweg dich! Los! Hoch mit dir! Ich lag in einer Höhle. Um mich herum erkannte ich die Silhouetten mehrerer in schwarz gekleideter Frauengestalten, die mich aus infernalisch leuchtenden Augen anstarrten. Jede von ihnen trug einen Speer, und die Spitzen dieser schrecklichen Waffen zeigten auf meine Brust. Jetzt haben sie dich, schoss es mir durch den Kopf. Die Hexen vom Brocken haben dich in ihrer Gewalt. Instinktiv griff ich nach meinen Waffen. Sie waren nicht mehr da. Nur das Kreuz trug ich noch am Hals. Ja, dein Kreuz konnten wir dir nicht abnehmen. Es hätte unsere schönen Körper verbrannt. Willst du meinen Körper, Geisterjäger? Nimm es ab, Sinclair. Wo sind meine Freunde? Vielleicht sind sie tot. Vielleicht leben sie auch noch. Komm zu mir. Ich werde es dir sagen. Bleibt mir vom Leib, oder ich werde euch vernichten. Das schaffst du nicht. Unsere Speere werden dich durchbohren, bevor du auch nur einen deiner Erzengel angerufen hast. Wenn das stimmt, warum tötet ihr mich da nicht? Weil es uns der Meister so befohlen hat. Er will dich lebend. Euer Meister, ja? Wir bringen dich in sein Reich. Dort wird es zum Duell zwischen dir und ihm kommen. Lächerlich. Der schwarze Tod ist doch viel zu feige, um sich mir im Kampf zu stellen. Er beleidigt den Meister. Bitte deine Zunge. Reißt ihn in Stücke. Er will mich töten, ja. Aber es wird kein Duell sein. Ihr wisst doch selbst, dass ich ohne Waffe keine Chance habe. Willst du etwa um Gnade betteln? Nein, ich fordere euch auf, mir das Buch zu geben. Das Buch? Ich will das Buch. Du glaubst, wir würden dir die einzige Waffe aushändigen, die unserem Meister gefährlich werden könnte? Wenn es ein fairer Kampf werden soll, ja. Er hat recht. Gebt ihm das Buch. Ja, macht Platz. Er soll es sich holen. Zeigt es ihm, Schwestern. Zeigt es ihm. Die Hexen wichen zur Seite, bildeten eine Gasse in den hinteren Teil der Höhle. Und dann sah ich das, wonach ich so lange gesucht hatte. Das Buch der grausamen Träume. Es lag zugeklappt auf einem altarähnlichen Felsen und wurde von einem schwarzen Quader beschwert, dessen gleich große Seitenflächen merkwürdig schimmerten. Die Hexen musterten mich neugierig, warteten darauf, dass ich den ersten Schritt machte. Sie führten irgendetwas im Schilde. Das spürte ich. Ja, geh nur. Hol es dir. Es wartet auf dich. Der Altar war noch 3 Yards von mir entfernt. 2 Yards. Ein ganzes Kapitel wurde nur für dich geschrieben. Nimm es dir. Die Hexen hielten mich nicht auf. Im Gegenteil, sie ermutigten mich weiterzugehen. Und dann war ich am Ziel. Der Würfel verdeckte die Vorderseite des Buches. Seine Oberflächen bestanden aus einer Art Plexiglas, durch die man hindurchblicken konnte. Ich verengte meine Augen zu schmalen Schlitzen. Im Innern des Würfels waberte ein vielfarbiger Nebel, aus dem verschwommene Bilder auftauchten, die nach und nach an Schärfe gewannen. Und dann erkannte ich, was mir der Würfel zeigen wollte. Mein Herz übersprang einen Schlag. Ich schaute auf einen gigantischen Friedhof. 2 Männer kämpften dort um ihr Leben. Männer, die ich kannte. Kommissar Mallmann und Sir James. Oh Gott, das... Er sieht sie, Schwester! Er begreift! Ja. Der Sohn des Lichts begreift! Ach, Mist! Wieder nichts? Weder bei John noch bei Zuko. Hier kommt die Rettung. Frischer Kaffee. Oh, danke, Schatz. Ich schlaf gleich im Sitzen ein. Du auch, Jane? Ja, gerne. Wie wollt ihr denn jetzt vorgehen? Gute Frage. Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt, wohin der schwarze Tod Sir James entführt haben könnte. Vielleicht kann euch Myxin weiterhelfen. Myxin? Dieser Scharlatan hat uns doch schon einmal im Stich gelassen, als John auf den Orkney-Inseln verschollen war. Ja, aber damals hatten wir es mit Asmodina zu tun. Jetzt kämpfen wir gegen den schwarzen Tod und dessen Magie kennt Myxin besser. Ich mag den kleinen Magier nicht. Er hat uns bisher nichts als Ärger bereitet. Aber was sollen wir denn sonst machen? Abwarten? Das wäre gar keine so schlechte Idee. Immerhin will der schwarze Tod, dass wir die Verfolgung aufnehmen. Früher oder später wird er eine brauchbare Spur für uns legen. Was war das? Ach, ich glaube, der kleine Johnny ist wach geworden. Kann er denn schon laufen? Schon seit einem halben Jahr. Ich sehe mal eben nach, was der kleine Racker wieder... Wer kommt denn da angeschlichen? Oh mein Gott! Der kleine Johnny hatte die Tür aufgestoßen. Er stand leicht wankend und mit geschlossenen Augen auf der Schwelle, so als würde er schlafwandeln. Doch nicht der Zustand des Jungen ließ die Anwesenden erstarren, sondern der Anblick des schwarzen Totenschädels, der auf dem kleinen Handteller des ausgestreckten Kinderarmes lag. Um Gottes Willen, Johnny! Nicht Bill! Weck ihn nicht auf! Was willst du mit der Waffe, Jane? Beruhig dich, Sheila! Bill, sie will auf den Schädel schießen! Das will sie nicht! Hör zu, Sheila. Ich werde versuchen, den Schädel von Johnnys Hand zu stoßen. Sobald unser Junge außer Gefahr ist, schnappst du ihn dir und rennst raus. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Ja, alles klar. Gut, dann stell dich dorthin an seine Seite. Ich bin direkt hinter dir, Bill. Okay, ganz sachte. Der Reporter näherte sich langsam seinem Sohn, starrte dabei unablässig auf den hässlichen Skelettkopf. Sein Herz raste, Schweiß sammelte sich in seinem Nacken. Sheila hatte sich bereits hinter Johnnys Rücken in Position gebracht und wartete darauf zuzugreifen. Jetzt streckte Bill seine Hand aus. Der Junge stand da wie in Trance, schien überhaupt nicht zu wissen, welch schaurigen Gegenstand er bei sich trug. Bills Finger waren nur noch wenige Zoll von dem Totenschädel entfernt. Er würde ihn mit einer raschen Bewegung... Bill! Blitzschnell hatte der Schädel zugeschnappt und sich in dem Handwurzelknochen des Reporters verbissen. Sofort packte Sheila ihren Jungen und stürzte aus dem Zimmer, während Bill panisch den Totenkopf gegen die Wand schmetterte. Bill! Er lässt nicht los! Halt deine Hand ruhig, sonst kann ich nicht schießen! Oh, Scheiße! Diese Schmerzen! Jane hatte keine andere Wahl. Sie musste Bill einen gezielten Schlag in den Nacken verpassen, um überhaupt auf den verdammten Totenkopf anlegen zu können. Sie nahm den Lauf ihrer Astra in die Hand und sprang auf den Reporter zu. Sorry, Bill. Oh, Scheiße! Jane! Die Detektivin war genau in Bills Schlag gerannt und lag nun regungslos auf dem Boden. In letzter Verzweiflung hob Bill die Astra auf, war bereit, sich selbst durch die Hand zu schießen, um die entsetzlichen Schmerzen zu stoppen. Doch bevor er abdrücken konnte, öffnete der Schädel plötzlich sein Maul und fiel herab. Na warte! Dir werde ich's zeigen! Ja! Mach nur, du Bastard! Schieß! Du kannst sprechen? Du mieser Dreckskerl! Wenn du mich tötest, bist du verloren! Genau wie die anderen! Bill! Bleib an der Tür, Sheila! Komm nicht näher! Du wirst uns auch nicht entkommen, du dreckige Hure! Was willst du von uns? Der schwarze Tod hat mich geschickt! Zwei von euch hat er bereits in seiner Gewalt! Wen? Paul und Malban! Sie leiden ja. Ich kann hören, wie sie um ihr Leben betteln. Was ist mit John? Sein Grab ist schon ausgehoben. Er ist verdammt, genau wie ihr. Auf dem Friedhof am Ende der Welt werdet ihr von der Armee des Meisters zertrampelt werden, wie elende Insekten. Das werden wir ja sehen, du Mistkerl. Bill. Oh Gott, Bill. Alles in Ordnung, Sheila. Mir ist nichts passiert. Deine Hand blutet. Das vergeht. Was ist mit Johnny? Schläft tief und fest. Oh. Ach, du liebe Zeit, warum liegt Jane denn auf dem Boden? Ich fürchte, ich habe sie K.O. geschlagen. Was? Es war ein Unfall. Mein Gott, schau dir ihre Nase an. Ich weiß. Das verzeiht sie dir nie. Ich weiß. Jane? Ja, so ist es gut. Werd wach. Oh mein Gott. Meine Nase. Es tut mir so leid, Jane. Ich wollte dich nicht... Ich brauche einen Spiegel. Hier, Jane, komm. Nun wartet doch mal. Vielleicht sollten wir vorher etwas Eis auf die Schwellung... Allmächtiger. Jane, ich konnte wirklich nichts dafür. Du bist ein toter Mann, Bill Connolly. Herrgott, Jane, es war ein Unfall. Gott sei Dank. Connolly? Bill, Zuko hier. Zuko? Mensch, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wo steckst du? Immer noch im Harz. Und ich befürchte, dass es überhaupt nicht gut für uns aussieht. Was ist passiert? Die Hexen haben John in ihrer Gewalt. Was? Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, werden sie ihn dem schwarzen Tod ausliefern. Die Hexen haben sie gerettet? Wenn sie so wollen. Das Seil riss und ich fiel in die Tiefe. Ich hatte schon mit meinem Leben abgeschlossen. Als diese Hexen plötzlich rings um mich herum auftauchten. Sie griffen nach mir, zerrten mich weg und dann wurde es dunkel. Wir sind also verloren. Bitte? Sie haben es doch selbst gehört. Ihr Mr. Sinclair ist im Nebel verschwunden. Die Hexen haben ihn geholt. Das glaube ich nicht. Sonst wäre er doch auch hier. Außerdem ist Zuko noch da. Wie ich ihn kenne, wird er sich durchschlagen und Hilfe holen. Alles in allem stehen unsere Chancen gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Ha, sehen Sie sich doch mal um. Wie um alles in der Welt könnte es denn noch schlechter um uns stehen? Also bitte, wenn du die Hoffnung aufgeben willst, ich jedenfalls vertraue diesen Menschen. Wir werden ja noch sehen, wohin dich dein Vertrauen bringen wird. Wie wäre es denn, wenn Sie sich mit Ihren Kommentaren... Ich bin hier, Will. Will Malmann drehte seinen Kopf, schaute suchend in alle Richtungen. Er hatte die Stimme ganz deutlich gehört, wie noch vor kurzem in seinem Schlafzimmer. Aber außer ihm schien keiner auf Karins Worte zu reagieren. Unbeirrt stritten die anderen weiter. Es ist für uns alle nicht einfach. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Hilf mir. Was für eine scheiß Hoffnung. Ich leide. Karin, wo bist du? Hier drüben. Der Kommissar blickte nach rechts, suchte irgendetwas zwischen den Bäumen zu erkennen. Doch da war nichts. Nur ein übergroßer Rabe, der auf einem der Äste saß und... Will furchte die Brauen. Etwas stimmte mit den Augen des Tieres nicht. Ein warmer, ihm sehr vertrauter, rehbrauner Farbschimmer hatte sich über das kalte Rot gelegt. Weh, bitte. Hilf mir. Karin, bist du das? Es tut so weh. Oh Gott. Karin, was haben sie nur mit dir gemacht? Ich hab einfach Angst, Sven. Das weiß ich, Art. Aber wenn wir jetzt alle zusammenhalten, schaffen wir es auch. Vielleicht habt ihr recht. Ich denke, ich muss mich etwas zusammenreißen und... Moment mal! Will! Was macht er denn da? Will, wo wollen Sie denn hin? Er geht auf den Raben zu. Will nicht! Dieser Rabe ist gefährlich! Um Gottes Willen, kommen Sie zurück! Will! Bleiben Sie stehen! Nicht! Nimm das Buch, Geisterjäger! Ja! Hol es dir! Ihr verfluchten Hexen, wohin habt ihr die beiden verschleppt? Wo sind Will und Sir James? Hast du es nicht im Würfel gesehen? Sie sind auf dem Friedhof am Ende der Welt. Wo ist dieser Friedhof? Im Reich des schwarzen Todes. Dort, wo du auch bald sein wirst. Wie komme ich dorthin? Wir werden dich hinbringen. Wenn du das Buch gelesen hast. Es wartet auf dich. Also gut. Ganz wie ihr wollt. Ich legte meine Hand auf die Oberfläche des Würfels. Sie war warm und an den Fingerspitzen spürte ich ein leichtes Vibrieren. Vorsichtig übte ich Druck auf den Kubus aus. Er bewegte sich nicht. Ich drückte fest dazu, ohne Erfolg. Und dann stemmte ich mich mit aller Macht gegen den Würfel. Er schafft es nicht. Er kann den Würfel des Unheils nicht bewegen. Dann muss er wohl auf die magische Waffe verzichten. Unser Meister wird zufrieden sein. Warum? Warum zeigt ihr mir das Buch, wenn ich es nicht haben kann? Damit du erkennst, dass du keine Chance hast, um deinen Willen zu brechen. Du hast verloren, Sohn des Lichts. Gib auf und biete dich dem schwarzen Tod als Opfer an. Niemals. Es ist der einzige Weg, deine Freunde zu retten. Ja, wenn du dich ihm anbietest, wird er sie vielleicht verschonen. Ihr wisst selbst, dass er das nie tun würde. Möchtest du lieber mit ansehen, wie er sie abschlachtet? Der Würfel wird es dir zeigen. Und es dauert nicht mehr lange, dann sind Bill und Jane an der Reihe. Der Meister wird sie grausam töten. Und du wirst schuld an ihrer Pein sein. Rette sie, Sinclair, rette sie! Ihr Bestien, ich... Lass die Finger von deinem Kreuz. Denk an unsere Lanzen. Es wäre doch schade, wenn du jetzt schon sterben müsstest. Also gut, ich tue, was ihr verlangt. Er gibt auf. Oh, wie klug von dir, Geisterjäger. Tritt näher. Ja, gut. Dort am Boden ist ein Kreis. Stell dich in die Mitte, damit... Plötzlich erstrahlte die ganze Höhle in gleißendem Licht. Die Hexen schrien auf, wollten ihre Lanzen in meine Richtung werfen. Doch das Licht hatte sich vor mir zu einer Art Schutzschild verdichtet und trieb die dämonischen Wesen zurück. Und dann traf mich ein Kältestoß. Ich wurde zurückgeschleudert, blickte hoch und erstarrte. Ein gewaltiger Strudel war über mir entstanden. Er sah aus, als hätte er sich durch die Höhlendecke gebohrt. Ein Dimensionstor schoss es mir durch den Kopf und es brachte die Kälte des Weltalls mit sich. Sohn des Lichts, hör mich an! Ein uraltes Gesicht erschien in dem Tunnel. Es schimmerte in einem intensiven Blau, so kalt, so strahlend, dass ich unwillkürlich den Blick senken musste. Wer bist du? Man nennt mich den Seher. Ich komme aus der Unendlichkeit und existiere in einer Form, die weder die Sterblichen noch die Wesen aus dem Schattenreich je begreifen werden. Was willst du von mir? Der schwarze Tod weiß, dass du schwach bist. Er will seinem Schicksal vorgreifen, die Prophezeiungen umkehren, indem er dich besiegt und deine Macht an sich reißt. Meine Macht? Wenn du dich ihm freiwillig darbietest und er dich in einem alten Ritual tötet, wird er wiedergeboren als einer der großen Alten. Damit wäre das Gleichgewicht gestört. Das darf nicht geschehen. Wie willst du es verhindern? Gar nicht. Ich kann nur die Chancen ausgleichen, indem ich dir die Seiten aus dem Buch überlasse, auf denen geschrieben steht, wie der schwarze Tod vernichtet werden kann. Nur die Seiten? Niemals darfst du die ganze Schrift lesen. Sie würde dir mehr Macht verleihen, als du zu bewältigen imstande wärest. Was bist du? Ein Dämon? Ein Wesen des Lichts? Nichts davon. Und doch viel mehr. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder begegnen, wenn du nicht versagst. Denn sonst wartet der Friedhof am Ende der Welt auf dich. Nutze deine Chance, Sohn des Lichts. Nutze sie. Warte, sag mir noch, wie ich... Der Spuk war vorbei. Das Licht, der Strudel, sogar die Hexen waren verschwunden. Ich war allein. Mein Blick wanderte zum Altar. Der Seher hatte das Buch und den Würfel an sich genommen. Nur einige Seiten, die seltsam spröde und vergilbt aussahen, lagen noch dort. Ich stand auf, ging zu dem Felsen und streckte meinen Arm aus. Ein Schauer rann mir über den Rücken. Zum ersten Mal hielt ich ein Fragment des Buches in meinen Händen. Ich blickte auf die Schrift, wunderte mich, dass ich die fremdartigen Zeichen verstand. Und ehe ich mich versah, war ich in dem Text versunken, glaubte, das Gelesene selbst zu erleben. Diese Zeilen sind für deine Augen bestimmt, Sohn des Lichts. Sie erzählen von der Zeit, als Satan einen gewaltigen Tyrannen erschuf, das Leben auf Erden zu unterjochen. Okay, Zuko, jetzt kennst du die Fakten. Na, großartig. Am besten, ich komme so schnell wie möglich zurück nach England. Hier kann ich ohnehin nicht mehr viel für John tun. Aber sieh dich vor. Ich schätze, die Hexen sind hier immer noch auf den Fersen. Wird schon schief gehen. Ich melde mich später wieder. Viel Glück, Zuko. Mist. Viel weiter sind wir jetzt auch nicht. Was macht deine Nase? Nimm noch einmal das Wort Nase in den Mund und ich mache deine Frau zur Witwe. Immerhin wissen wir jetzt, wo sich Sir James und Will Malmann befinden. Ja, aber wie wir dorthin kommen, das weiß niemand. Warum so pessimistisch, Connolly? Möxin. Du scheinst nicht begeistert von meiner Anwesenheit zu sein, Reporter. Was machst du hier? Ich dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Ach ja? Wie neulich, als du mich und Zuko auf Asmodinas Insel transportieren wolltest? Damals herrschten andere Bedingungen. Unsinn! Du warst zu schwach! Lass ihn, Bill. Hören wir, was er zu sagen hat. Wie weise von dir, Jane. Also, wie kannst du uns helfen? Der Friedhof am Ende der Welt existierte vor Millionen von Jahren dort, wo heute der Südpol ist. Was? Soll das etwa heißen, Sir James und Will sind in der Vergangenheit? Ja und nein. Der schwarze Tod hat unter dem Eis eine magische Blase erschaffen, in der die Zeit stehen geblieben ist. Dort existiert der Friedhof noch immer. Unglaublich. Ich weiß, wie man die Blase durchstoßen kann. Aber der schwarze Tod ist zu mächtig. Was ist, wenn John nicht in Erfahrung bringt, wie man ihn besiegen kann? Du darfst mich nicht unterschätzen, Jane. Niemand von euch hat meine wahre Macht je zu spüren bekommen. Das kann ich blind unterschreiben. Spar dir deinen Sarkasmus, Connolly. Auch du wirst mich noch zu fürchten lernen. Meine Armee ist schrecklicher als alles, was du bisher gesehen hast. Du verfügst über eine Armee? Die schwarzen Vampire. Sobald ich in das Reich meines Erzfeindes eingedrungen bin, kann ich sie rufen. Gott, das hört sich ja nach einer richtigen Schlacht an. Und das Sinclair-Team ist mittendrin. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, steigen unsere Chancen. Wie genau willst du vorgehen? Ich werde uns zum Südpol teleportieren. Alles Weitere wird sich dort von selbst erklären. Und du bist dir sicher, dass wir den Friedhof unbeschadet erreichen? Jane, du willst dich doch wohl nicht darauf einlassen. Ich habe keine andere Wahl, Sheila. Ich fürchte, die hat keiner von uns. Auch wenn es mir schwerfällt, das zuzugeben. Was redest du denn da? Du musst hier bleiben und den kleinen Johnny beschützen. Bill, nein, du darfst nicht... Es war uns immer bewusst, dass dieser Tag einmal kommen würde. Aber wenn dir etwas passiert... Es wird mir nichts passieren. Vertrau mir, Liebling, ich werde zurückkommen. Jetzt fehlt nur noch die Trauermusik im Hintergrund. Was bilden Sie sich ein, Myxin? Sie sollten nicht über Dinge spotten, die Sie nicht verstehen. Aber Mrs. Connolly, machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Mann. Sollte er im Kampf fallen, werde ich dafür sorgen, dass er nicht lange zu leiden hat. Wenn Sie ihm auch nur ein Haar krümmen, bringe ich Sie um. Hört auf jetzt. Wir haben keine Zeit für sowas. In der Tat, das haben wir nicht. Stellt euch in die Mitte des Zimmers. Pass auf dich auf, Bill. Wir sehen uns bald wieder, Darling. Schließt die Augen und konzentriert euch. Ich beginne mit der Teleportation. Jetzt. Und die Dämonen werden sich einigen, einen dunklen Sturm über des Menschen Erde zu schicken, auf dass der Bruder seinen Bruder töte und der Freund den Freund. Der Tag wird kommen, da das Gute wieder erwacht. Der Sohn des Lichts wird seine Hand erheben gegen die Grausamen. Und er wird den Tyrannen mit der Waffe bekämpfen, die einst noch geboren werden muss. Denn so steht es geschrieben. Moment mal, ist das etwa alles? Fassungslos blickte ich auf die letzten Worte der Seite. Ich hatte gehofft, den Schlüssel zur Vernichtung des schwarzen Todes in Händen zu halten. Stattdessen endete der Text an der interessantesten Stelle. Sollte sich das Buch der grausamen Träume als ein großer Bluff herausstellen? Enttäuscht legte ich die Blätter zurück auf den Altar, schloss die Augen und massierte meine Schläfen. Oh Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich sprang zur Seite, weg vom Altar. Mit großen Augen beobachtete ich die Blätter, die sich wie von Geisterhand bewegt zusammenrollten und in einem seltsamen, silbernen Glanz erstrahlten. Ja, das Papier verwandelte sich, wurde zu einem länglichen Gegenstand, der in der Mitte leicht gebogen war. Und dann erkannte ich, was sich aus den Seiten des Buches geformt hatte. Ein Boomerang. Ein silberner Boomerang. Plötzlich wurde mir klar, dass vor mir die Waffe lag, mit der ich meinen Erzfeind bezwingen konnte. Schwestern, ihr könnt wieder rauskommen. Die Blitze sind verschwunden und der Sohn des Lichts ist immer noch da. Ergreift ihn! Wir müssen ihn zum Meister schaffen. In diesem Moment schien ein anderer meinen Körper zu steuern. Ohne darüber nachzudenken, nahm ich den Boomerang in meine Rechte. Er war schwer, lag aber gut in der Hand. Vorsicht! Er hat eine Waffe. Was ist das für ein Ding? Greift ihn an! Los da! Ich brauchte gar nicht viel Kraft einzusetzen. Wie von selbst flog mir der Boomerang aus der Hand und zog seine tödliche Bahn. Wow, ich glaube, meine Chancen sind gerade drastisch gestiegen. Will Malmann schien der Wirklichkeit entrückt zu sein. Wie an unsichtbaren Fäden gezogen, lief er auf den Vogel zu, war kaum fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Zurück, Malmann! Sie wissen ja nicht, was Sie tun! Der Kommissar hörte die warnenden Rufe der Männer wie durch Watte gedämpft. Keine 3 Yards war er noch von dem Raben entfernt, der plötzlich seine gewaltigen Flügel ausbreitete. Liebling, bist du es? So sag doch etwas! Will streckte seinen rechten Arm dem Ungeheuer entgegen. Mit geradezu unheimlicher Ruhe senkte es den Kopf und beobachtete, wie die Menschenhand sein Gefieder berührte. Karin! Liebling, nee, nicht! Ein brutaler Stoß warf den Kommissar zurück, riss ihn aus seinem Phlegma. Der sanfte Blick des Vogels war einem Ausdruck abgrundtiefen Hasses gewichen. Und wie zur Strafe stieß das Monstrum seinen übergroßen spitzen Schnabel in die rechte Schulter des wehrlosen Mannes. Will Malmann glaubte vor Schmerz das Bewusstsein zu verlieren. Halb ohnmächtig spürte er, wie der Rabe ihn mit seinen riesigen Krallen packte und zurück zu den anderen schleifte. Dann ließ der Vogel von dem Kommissar ab und stieg den Kronen der Bäume entgegen. Will, mein Gott! Lassen Sie mich sehen! Oh, meine Schulter! Hier, Art, der Verbandskasten. Danke, Sven. Sehen Sie, der Rabe kommt zurück! Wenn er uns jetzt angreift, ist Mr. Malmann verloren! Um Gottes Willen, in Deckung! Was war das denn? Er fliegt zurück auf seinen Baumstamm. Der Rabe hat uns gewarnt. Der Nächste, der versucht zu fliehen, ist so gut wie tot. Da sind wir doch jetzt schon, Sir James. Da sind wir doch jetzt schon! Liebe Zeit. Was zum Henker ist das hier? Ein amerikanischer Militärstützpunkt. Ein unbequemes Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges. Warum hat man so ein Lager in der Nähe des Südpols eingerichtet? Weil man auch nach dem atomaren Overkill noch gewappnet sein wollte. Man war bereit, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Sogar hier am Ende der Welt. Das ist ja nicht zu fassen. Und ihr behauptet, wir Dämonen wären wahnsinnig. Wie kommt es, dass so ein großer Stützpunkt nicht bewacht wird? Oh, er wird bewacht. Aber die Soldaten werden uns nicht stören. Dafür habe ich gesorgt. Warme Kleidung, Konserven. Hier kann man es mühelos einige Jahre aushalten. Seht euch nur die Waffen an. 7mm Thompson, M16 Maschinengewehre, F1 tragbare Raketenwerfer. Das sind die neuesten Modelle. Ich denke, der Kalte Krieg ist vorbei. Du siehst ja, wie vernünftig die Menschen geworden sind. Zu schade, nur dass uns der ganze Militärkram nichts nützen wird. Falsch, Connolly. Im Reich des Schwarzen Todes befinden sich nicht nur Dämonen, sondern auch Bewohner der Urzeit. Dinosaurier? Wir sollten uns auf jeden Fall bis an die Zähne bewaffnen. Kannst du uns diese Biester nicht vom Leib halten? Nein. Im Reich meines Erzfeindes wirkt meine Magie nur noch eingeschränkt. Also gar nicht. Bill! Lass ihn nur, Jane. Er hat bald Gelegenheit, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Bin für alles offen. Also gut. Kannst du einen Hubschrauber fliegen? Eine meiner leichtesten Übungen. Dann wird es dir ja nichts ausmachen, uns durch eine Eisspalte bis tief unter die Erde zu bringen. Was? Kommt, hinter diesem Tor befindet sich der Hubschrauber. Nun wartet doch mal. Was ist denn, Bill? Willst du etwa kneifen? Nein, aber ich meine, mit einem, also... Ich wusste doch, dass ihm sein großes Maul noch vergehen wird, Jay. Aber treibt den Spaß nicht zu weit, Maxine. Sonst glaubt er wirklich, er müsste noch durch das Eis fliegen. Was ist? Warum siehst du mich so an? Ich hätte mich nie mit Menschen einlassen sollen. Wieso? Das mit der Eisspalte war doch nur ein Spaß, oder? Maxine? Warum antwortest du nicht? Maxine! Die Höhle entpuppte sich als ein wahres Labyrinth von Stollen und Schächten. Zum Glück ließen sich die Hexen nicht mehr blicken. Sie wussten, dass sie gegen den Boomerang keine Chance hatten. Unbehelligt erreichte ich den Ausgang. Die Sonne ging bereits auf und die frische Morgenluft war Balsam für meine Lungen. Bis hierhin hatte ich es geschafft, doch nun lag der lange Abstieg vor mir. Ohne mein Handy, das mir die Hexen abgenommen hatten, war ich auf mich alleine gestellt. Also gut, dann wollen wir mal. John? Ich hielt inne. Die Stimme war von links an mein Ohr gedrungen. Vorsichtig griff ich unter meine Jacke und holte den Bumerang hervor. Wer ist da? Das kann doch nicht... Lass die Waffe stecken, John. Ich tue dir bestimmt nichts. Aus dem Schatten der Felswand löste sich eine in weiß gekleidete Frauengestalt. Ich wischte mir über die Augen, glaubte, meine Sinne würden mir einen Streich spielen. Doch die Frau, die auf mich zuschritt, war kein Trugbild, sondern Karin Mallmann, Wills tote Frau. Karin! Ja, John, ich bin es. Und ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Aber du bist tot! Nein, nicht mehr. Ich bin zurückgekehrt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Was für eine Aufgabe? Aber ist das nicht klar, John? Ich werde dich in das Reich meines Meisters bringen. Zum Friedhof am Ende der Welt. Geschwindigkeit und Höhe senken! Sind wir bald da? Ja! Diese Eiswüste ist wirklich ein ideales Versteck für ein Dimensionstor. Achtung jetzt! Da vorne sind mehrere Eisspalten. Ich sehe sie. Mein Gott, das sind ja regelrechte Canyons. Halte dich etwas weiter links. Siehst du die beiden großen gezackten Spalten direkt neben dem kleinen Loch? Ja, das wird ein Kinderspiel. Welche soll ich ansteuern? Wir fliegen in das Loch. Was? Das soll wohl ein Scherz sein. Die Öffnung ist ja nur ein paar Meter breit. Das ist der Eingang. Das schaffen wir doch nie. Wir haben leider keine andere Wahl. Mist, verdammter. Dann gibt es kilometerbreite Schluchten und wir müssen uns durch ein Nadelöhr zwängen. Willst du lieber umkehren? Ja, aber auf mich hört ja keiner. Wir werden es schon schaffen. Der Eingang ist groß genug. Groß genug, um uns in Schwierigkeiten zu bringen. Sekunden später schwebte die Huge 500 über dem schmalen Loch. Bill hatte die Geschwindigkeit auf annähernd null gesenkt. Mit größter Akribie ließ er den Helikopter in die ovale Öffnung gleiten. Der Abstand der Rotorblätter zum Eis war minimal und ließ dem Reporter kaum Platz zu manövrieren. Wir kommen exakt rein. Tiefer jetzt. Hetz mich nicht, ich mach schon so schnell ich... Vorsicht! Okay, ich hab ihn ja wieder. In dem Loch herrscht eine andere Thermik als draußen. Die Turbulenzen lassen gleich nach. Wie beruhigend. Jetzt steigt doch noch Nebel auf. Was immer auch passiert, haltet euch gut fest. Gut so. Pass auf die Rotorblätter auf. Der Nebel wird dichter. Verdammt, ich kann das Eis kaum noch sehen. Ganz ruhig, Bill, du machst das gut. Wie versteinert hockte Bill auf dem Pilotensitz. Seine Lippen hatte er fest zusammengepresst, die Augen weit aufgerissen. Er wusste, der kleinste Fehler würde sie alle das Leben kosten. Mit atemloser Konzentration ließ er die Maschine weiter in den engen, schier endlosen Tunnel sacken. Und dann setzte der Motor aus. Wir stürzen ab, ich kann... Was hatte das denn zu bedeuten? Warum fliegen wir wieder? Wir haben soeben ein Dimensionstor durchbrochen. Das heißt, wir sind jetzt im Reich des Schwarzen Todes? Ja, und mir ist alles andere als wohl zumute. Seht nur, der Dunst löst sich auf. Mein Gott, was ist das nur? Die drei blickten hinab auf eine gewaltige, endlose Urweltlandschaft. Riesige Farne wuchsen zwischen gigantischen Bäumen. Dazwischen lagen Seen und Tümpel, in denen es blubberte und rumorte. Die Luft war stickig, das Klima feucht und schwül. Und über allem lag ein dichter, grauer Himmel. Es war eine Welt ohne Sonne, ohne Hoffnung und voller Gefahren. Seht mal, da vorne! Das ist ein Dinosaurier! Gott, ist der groß! Du solltest etwas tiefer fliegen, sonst dringen wir noch unabsichtlich in das Hoheitsgebiet eines Flugsauriers ein. In Ordnung, ich gehe runter. Zu Hause glaubt uns das kein Mensch. Wo liegt der Friedhof? Einige Meilen weiter östlich. Es dauert nicht mehr lange, bis wir da sind. Ob John schon hier ist? Das ist anzunehmen. Der Schwarze Tod hat dem Geisterjäger viele Fallen gestellt. Bill, was ist das? Was denn? Da hinten am Himmel, die dunklen Punkte. Sieht aus wie ein großer Schwarm Vögel. Ceranodome. Petro, was? Die aggressivsten Flugsaurier ihrer Periode. Du meinst, sie werden uns angreifen? Das ist mehr als wahrscheinlich. Dein Optimismus ist ja echt bestechend. Kannst du das Steuer übernehmen, Myxin? Ja. Gut, Jane, ich brauche das Geschütz. Ist durchgeladen und einsatzbereit. Okay, ich öffne jetzt die Seitentür. Vorsicht! Hier, nimm! Gott, ist das Ding schwer! Sie sind nicht mehr weit entfernt! Ich sorge dafür, dass dir die Munition nicht ausgeht! Alles klar! Achtung, jetzt! Sie haben uns entdeckt! Kommt nur her, ihr Mistviecher! Pass auf mich! Es funktioniert! Zwei der Vögel stürzen ab! Du musst alles aufpassen, Myxin! Wenn eins von den Dingern in den Rotor kommt, sind wir geliefert! Das war knapp! Ich weiß nicht, wie scharf ich ausweichen kann, ohne dass du rausfliegst! Mach dir keine Sorgen um mich, ich hab... Du hast sie erwischt! Es sind nur noch zwei übrig! Wir schaffen es! Vorsicht, der weicht nach oben aus! Sieh nach links! Es geht nicht, ich... Pass auf, der Rotor! Verdammt! Wir schmieren ab! Ich kann die Maschine nicht mehr lange halten! Wenn wir in den Wald stürzen, sind wir verloren! Myxin, dort! Ein See! Bist du verrückt? Du hast ja keine Ahnung, was uns dort erwartet! Das ist unsere einzige Chance, den Absturz zu überleben! Mein Gott, wir werden immer schneller! Schützt eure Köpfe! Wehe, das ist der Cliffhanger! Unter mich! Ende des zweiten Teils.